Zwölftens, das Neptun-Fische-Prinzip, der Ozean der Einheit. Licht, Mystik, Auflösung, Transzendenz, Grenzenlosigkeit, Alleinheit, Allverbundenheit, Gespür für den allgegenwärtigen Hintergrund allen Seins, reines Mitgefühl, Träume und Traumauflösung, Ego wird dem Selbst geopfert, Satori, Erleuchtung, mitfühlend, einfühlsam, Ekstase, Rausch, Medialität, Channeln, Dionysos, der Narr, Hans im Glück, Maria, die Weltenmutter, totale Hingabe, Meditation, Schatten, unverstanden, ungreifbar, konturlos, nebulös, tatenlos, schlapp, schmachtend, sehnsüchtig, Süchte, Alkohol, Co-Abhängigkeiten, Religion als Suchtersatz, Sekten, die Idee der Ego-Auflösung als Vermeidung einer gesunden Reifung, Verwechslung von präpersonalem und transpersonalem Sein, Upspacen, um konkrete Herausforderungen zu meiden, Drogenmissbrauch, gerechtfertigt durch spirituelle Konzepte, Charlatanerie, Pseudomedialität, eingebildetes Channeln. Beim Symbol dieses letzten und archetypisch weiblichen Prinzips, das unseren Entwicklungsweg vollendet, kommt alles zusammen und steht die Seele über der Materie, die Mondschale über dem Kreuz. Mit diesem Archetyp endet nicht nur die Reise durch 12 Lebensprinzipien, sondern auch die durch 4 Quadranten. Ging es im ersten vermehrt um den Körper, im zweiten um unsere Seele, im dritten um das Du und die Begegnung mit ihm, steht im vierten das übergeordnete Kollektive im Vordergrund. Und dort endet mit Neptun nun alles im Transzendentalen, Mystischen, sowie die spirituelle Wegsuche in der Auflösung des Egos endet. Hier ist auch das Ziel unserer Pilgerreise durch 4 Elemente erreicht, mit der letzten Stufe des Wasserelementes, wo sich mit dem Ego alles auflöst. Die ganze Schöpfung ist letztlich eine Illusion. Und das belegen neben den Erfahrungen von Mystikern, Sehern und Rishis der alten Weisheitslehren nun auch moderne Quantenphysiker. Es gibt gar nichts Festes, keine kleinsten Atomkörperchen. Deren Kern ist im Verhältnis zu seinem Atom kleiner als ein Staubkörnchen im Verhältnis zum Petersdom, der größten Kirche der Christenheit. Die Elektronen haben nach Heisenberg keine festen Plätze auf bestimmten Bahnen, wie noch vom Bohrschen Atommodell unterstellt, sondern sind so unvorstellbar schnell, dass sie verschmieren und deshalb Teilchen und Welle zugleich und niemals lokalisierbar sind, was unsere Vorstellungskraft bei weitem übersteigt. Aber daran können wir uns bei Neptun gleich gewöhnen. Die festgefügte Welt ist Illusion. Stattdessen gibt es ein unsichtbares Schwingungsfeld unglaublicher Geschwindigkeit, das uns mit seinen Auswirkungen die Illusion einer gewissen Statik vorgaukelt. Wir sind wie alles um uns herum Schwingung, laut Physik, und damit eins. Ein großes, unvorstellbar schnelles Feld, das Nullpunktfeld, wie Lynn Taggart es nennt. Ein Tanz von Energie, ein einziger Rhythmus, in dem alles ineinander fließt und zusammenkommt, sich vereinigt. Rudolf Steiner: Alles Leben ist Rhythmus. Ram Dass: Alles Leben ist Tanz. Und Heraklit: Alles fließt. Alle ahnten, sahen oder wussten das schon. Und hier in diesem 12. Feld findet auch die Achse Jungfrau-Merkur und Neptun-Fische ihre Lösung. Die Schulmedizin mit dem Messen, Ausbessern, Erneuern, Ersetzen und Kontrollieren des Jungfrau-Merkur-Prinzips vermag nichts ohne das Wunder der Heilung von Neptun. Hier treffen sich alle Wege aller Heiligen in der einen und einzigen Einheit. Der heilige Franziskus besaß nichts und war nichts und hatte doch alles und war mit allem verbunden und eins. Der heiligen Teresa von Avila brach das Herz in einem schweren Infarkt und in der folgenden zweijährigen Zeit zwischen Leben und Tod wuchs ihr Herz über seine und ihre Grenzen hinaus und verband sich mit allem. Was sie uns riet, gut zum Körper als dem Haus der Seele zu sein, ist das nur ein Schritt auf dem Weg zu jener alles umfassenden Liebe, die den Nächsten liebt wie sich selbst, aus der heraus der Hindu-Heilige sagen kann, Tat Tvam Asi, ich bin das und das und alles. Diese Allverbundenheit, von der wir in seltenen Gipfelerlebnissen oder neudeutsch Peak Experiences einen Geschmack bekommen, ist allen Traditionen und Kulturen vertraut und als letztes Ziel des Weges beschrieben. Tatsächlich sind wir alle eins und in dem einen Feld untrennbar, ohne Raum und Zeit, also in allen Räumen und für alle Zeiten verbunden. Das ist nur eine andere Beschreibung der Erfüllung und der Fülle. Und selbstverständlich ist großzügig, wer alles hat und mit allem verbunden ist. Andere Bilder für diese Vollständigkeit und Vollkommenheit im 12. Feld sind uns in den 12 Jüngern Christi, den 12 Rittern der Gralsrunde begegnet. Und natürlich machen 12 Sonnenmonate das ganze Jahr aus, jedenfalls aus der archetypisch männlichen Perspektive. Aus deren weiblichem Pendant formen natürlich 13 Monde das Jahr. Das ist die Situation, wo aus der unausgewogenen Entwicklungskartoffel unseres Anfangs nicht nur ein Kreis, sondern der größte denkbare, der alles umfassende und einschließende Kreis wird. Wir drehen jetzt nicht nur ein großes Rad, sondern helfen mit, das eine Rad zu drehen.